Am 10. August kehrten die TVRK-Sportlerinnen und Sportler, die an der 64. Militär-Fünfkampf-Weltmeisterschaft teilgenommen hatten, mit der Maschine in die Heimat zurück. An dieser Meisterschaft, die vom 30. Juli bis 5. August in Eckartor stattfand, beteiligten sich über 200 Sportlerinnen und Sportler aus 25 Ländern wie Italien, Deutschland und Brasilien. Die TVRK-Sportlerinnen und Sportler erkämpften insgesamt 2 Gold, 1 Silber und 1 Bronze. In 500 Meter Hindernisstaffelläufen der Damen und der Herren stellten sie neue Weltrekorde auf und gewannen die Goldmedaillen und Siegerpokale. Die Frauen belegten den 3. Platz in der Mannschaftsgesamtwertung im Militärfünfkampf. Bei dieser Meisterschaft wurden wie bei den früheren die Leistungen der Debütanten im Militärfünfkampf extra beurteilt und ihnen die Preise verliehen. Die TVRK-Sportlerin Kim Soo-ryun kam auf den 2. Platz in der Gesamtwertung im Einzel und bekam eine Silbermedaille.